zweites Buch erstes Kapitel viertes Kapitel von Geschichte des Agathon diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Geschichte des Agathon, Teil 1 von Christoph Martin Wieland. Zweites Buch, drittes Kapitel, viertes Kapitel. Drittes Kapitel, welches bei einigen den Verdacht erregen wird, dass diese Geschichte erdichtet sei. Die Verrichtungen des Agathon ließen ihm so viele Zeit übrig, daß er in wenig Tagen in einem Hause, wo alles Freude atmete, sehr lange Weile hatte. Freilich lag die Schuld nur an ihm selbst, wenn es ihm an einem Zeitvertreibe mangelte, der die hauptsächlichste Beschäftigung der Leute von seinem Alter auszumachen pflegt. Die Nymphen dieses Hauses waren von einer so gefälligen Gemütsart, von einer so anziehenden Figur und von einem so günstigen Vorurteil für den neuen Hausgenossen eingenommen, daß es weder die Furcht, abgewiesen zu werden, noch der Fehler ihrer Reizungen war, was den schönen Callias so zurückhaltend oder unempfindlich machte, als er sich zu ihrer nicht geringen Befremdung finden ließ. Einige, die aus seinem Betragen schlossen, daß er noch ein Neuling sein müsse, waren so gefällig, daß sie ihm die Schwierigkeiten zu erleichtern suchten, die ihm seine Schüchternheit ihren Gedanken nach in den Weg legte, und ihm Gelegenheiten gaben, die den zaghaftesten hätten unternehmend machen sollen. Allein wir müssen es nur gestehen, was man auch von unserm Helden deswegen denken mag, er gab sich eben so viel Mühe, diesen Gelegenheiten auszuweichen, als man sich geben konnte, sie ihm zu machen. Wenn dies anzuzeigen scheint, daß er entweder einiges Misstrauen in sich selbst oder ein allzu großes Vertrauen in die Reizungen dieser schönen Verführerinnen gesetzt habe, so dienet vielleicht zu seiner Entschuldigung, daß er noch nicht alt genug war, ein Xenokrates zu sein, und daß er vermutlich nicht ohne Ursache ein Vorurteil wider dasjenige gefasst hatte, was man im Umgange von jungen Personen beiderlei Geschlechts unschuldige Freiheiten zu nennen pflegt. Dem sei indessen, wie ihm wolle, dies ist gewiß, daß Agathon durch dieses seltsame Betragen einen Argwohn erweckte, der ihm bei allen Gelegenheiten beißende Spöttereien von den übrigen Hausgenossen und selbst von den Schönen zuzog, welche sich durch seine Sprödigkeit nicht wenig beleidigt fanden und ihm auf eine feine Art zu verstehen gaben, daß sie ihn für geschickter hielten, die Tugend der Damen zu bewachen, als auf die Probe zu stellen. Agathon fand nicht ratsam, sich in einen Wettstreit einzulassen, wo er besorgen mußte, daß die Begierde, recht zu haben, die sich in der Hitze des Streites auch der Klügsten zu bemeistern pflegt, ihn zu gefährlichen Erörterungen führen könnte. Er machte daher bei solchen Anlässen eine so alberne Figur, daß man von seinem Witz eine ebenso verdächtige Meinung bekommen mußte als man schon von seiner person gefaßt hatte und die allgemeine verachtung in die er deswegen fiel trug vielleicht nicht wenig dazu bei ihm den aufenthalt in einem hause beschwerlich zu machen wo ihm ohnehin alles was er sah und hörte ärgerlich war er liebte zwar die künste über welche nach dem glauben der griechen die musen die aufsicht hatten aber er war zu sehr gewöhnt sich die musen und die grazien ihre gespielen nie anders als im gefolge der weisheit zu denken um von dem mißbrauche welchen hippias von ihren gaben machte nicht beleidiget zu werden die gemälde womit alle säle und gänge des hauses ausgeziert waren stellten so schlüpfrige und unsittliche gegenstände vor daß er seinen augen um so weniger erlauben konnte sich darauf zu verweilen je vollkommener die natur darin nachgeahmt war und je mehr sich das genie bemüht hatte der natur selbst neue reizungen zu leihen eben so weit war die musik die er alle abende nach der tafel hören konnte von derjenigen unterschieden welche seiner einbildung nach allein der musen würdig war er liebte eine musik welche die leidenschaften besänftigte und die seele in ein angenehmes staunen wiegte oder mit einem feurigen schwung von begeisterung das lob der unsterblichen sang und das herz in heiliges entzücken und in ein schauervolles gefühl der gegenwärtigen gottheit setzte oder drückte sie zärtlichkeit und freude aus so sollte es die zärtlichkeit der unschuld und die rührende freude der einfältigen natur sein allein in diesem hause hatte man einen ganz andern geschmack was agathon hörte waren sirenengesänge die den üppigsten liedern anakreons sapphos und korinnens einen reiz gaben welcher selbst aus unangenehmen lippen verführerisch gewesen wäre gesänge die durch den nachahmenden ausdruck der schmeichelnden seufzenden und schmachtenden oder der triumphierenden und in Entzücken aufgelösten Leidenschaft die Begierde erregten, dasjenige zu erfahren, was in der Nachahmung schon so reizend war. Lydische Flöten, deren girrendes, verliebtes Flüstern die redenden Bewegungen der Tänzerinnen ergänzte und ihrem Spiel eine Deutlichkeit gab, welche der Einbildungskraft nichts zu erraten übrig ließ. Symphonien, welche die Seele in ein bezaubertes Vergessen ihrer selbst versenkten und nachdem sie alle ihre edlern Kräfte entwaffnet hatten, die erregte und willige Sinnlichkeit der ganzen Gewalt der von allen Seiten eindringenden Wollust auslieferten. Agathon konnte bei diesen Szenen, wo so viele Künste, so viele Zaubermittel sich vereinigten, den Widerstand der Tugend zu ermüden, nicht so gleichgültig bleiben, als diejenigen zu sein schienen, die derselben gewohnt waren, und die unruhe, in die er dadurch gesetzt wurde, machte ihm, was auch die stoiker sagen mögen, mehr ehre als dem Hippias und seinen Freunden ihre Gelassenheit. Er befand also für gut, allemal, wenn er seine Rolle als Homerist geendigt hatte, sich hinwegzubegeben und irgendeinen Winkel zu suchen, wo er in ungestörter Einsamkeit von den widrigen Eindrücken sich befreien konnte, die das geschäftige und fröhliche Getümmel des Hauses und der Anblick so vieler Gegenstände, die seinen moralischen Sinn beleidigten, den Tag über auf sein Gemüte gemacht hatten. Viertes Kapitel. Schwärmerei unsers Helden. Die Wohnung des Hippias war auf der mittäglichen Seite von Gärten umgeben, in deren weitläuftigem Bezirke die Kunst und der Reichtum alle ihre Kräfte aufgewandt hatten, die einfältige Natur mit ihren eignen und mit fremden Schönheiten zu überladen. Gefilde voll Blumen, die aus allen Weltteilen gesammelt, jeden Monat zum Frühling eines andern Klima machten. Lauben von allen Arten wohlriechender Stauden, Lustgänge von Zitronenbäumen, Ölbäumen und Zedern, in deren Länge der schärfste Blick sich verlor, Haine von allen Arten fruchtbarer Bäume und Irrgänge von Myrten und Lorbeerhecken, mit Rosen von allen Farben durchwunden, wo tausend marmorne Najaden, die sich zu regen und zu atmen schienen, kleine murmelnde Bäche zwischen die Blumen hingossen oder mit mutwilligem Plätschern in spiegelhellen Brunnen spielten oder unter überhangenden Schatten von ihren Spielen auszuruhen schienen. Alles dies machte die Gärten des Hippias den bezauberten Gegenden ähnlich, diesen Spielen einer dichterischen und malerischen Phantasie, welche man erstaunt ist, außerhalb seiner Einbildung zu sehen. Hier war es, wo Agathon seine angenehmsten Stunden zubrachte. Hier fand er die Heiterkeit der Seele wieder, die er dem angenehmsten Taumel der Sinne unendlich weit vorzog. Hier konnt er sich mit sich selbst besprechen. Hier sah er sich von Gegenständen umgeben, die zu seiner Gemütsbeschaffenheit stimmten. Wiewohl die seltsame Denkart, wodurch er die Erwartung des Hippias so sehr betrog, auch hier nicht ermangelte, sein Vergnügen durch den Gedanken zu vermindern, dass alle diese Gegenstände weit schöner wären, wenn sich die Kunst nicht angemaßt hätte, die Natur ihrer Freiheit und rührenden Einfältigkeit zu berauben. Oft, wenn er beim Mondschein, den er mehr als den Tag liebte, einsam im Schatten lag, erinnert er sich der frohen Szenen seiner ersten Jugend, der unbeschreiblichen Eindrücke, die jeder schöne Gegenstand, jeder ihm neue Auftritt der Natur auf seine noch unverwöhnten Sinnen gemacht hatte, der süßen Stunden, die ihm in den Entzückungen einer ersten schuldlosen Liebe zu Augenblicken geworden waren. diese erinnerungen mit der stille der nacht und dem gemurmel sanfter bäche und sanft wehender sommerlüfte wiegten seine sinnen in eine art von leichtem schlummer ein worin die innerlichen kräfte der seele mit verdoppelter stärke wirken. Dann bildeten sich ihm die reizenden aussichten einer bessern zukunft vor. Er sah alle seine wünsche erfüllt, er fühlte sich etliche augenblicke glücklich, und erwachte er wieder, so beredete er sich, daß diese hoffnungen ihn nicht so lebhaft rühren, nicht in eine so gelassene zufriedenheit senken würden, wenn es nur nächtliche spiele der einbildung und nicht vielmehr innerliche ahnungen wären, blicke, welche der geist in der stille und freiheit, die ihm die schlummernden sinne lassen, in die zukunft und in eine weitere sphäre tut, als diejenige ist, die von der schwäche seiner körperlichen sinne umschrieben wird. In einer solchen stunde war es, als Hippias, den die anmut einer schönen sommernacht zum spaziergang einlud, ihn unter diesen beschauungen überraschte, denen er, in der meinung allein zu sein, sich zu überlassen pflegte. Hippias blieb eine weile vor ihm stehen, ohne daß Agathon seiner gewahr ward. Endlich aber redete er ihn an und ließ sich in ein Gespräch mit ihm ein, welches ihn nur allzusehr in dem Argwohne bestärkte, den er von dem Hang unsers Helden zu demjenigen, was die Welt Schwärmerei nennt, bereits gefasst hatte. Ende von zweites Buch, viertes Kapitel.